dem Wasser gestopft. Sein Kopf machte jedem Angst. Er sah aus wie vom Trecker zermatscht. Nur die Flosse erinnert an Fisch. Da kam das Monster aus dem Sumpf. Die Schuppen glatt, der Kopf so stumm. Immer wieder stöhnt es auf. Hör mit dem Waffen auf. Nun sah es ein Paket. Es war so klein und grausam. Es sah her drauf, was da so steht. Didi, du stinkendes Etwas, du. Da kam das Monster aus dem Sumpf. Die Flosse krumm, die Kiemen trumpf. Immer wieder stöhnt es auf. Didi, hör mit dem Stinken auf. Da kam das Monster aus dem Sumpf. Die Flosse krumm, die Kiemen trumpf. Immer wieder stöhnt es auf. Didi, hör mit dem Stinken auf.